Sieh mich Geld zählen, Player. Ey, ich mach so viel Geld, dass ich Honis mittlerweile nicht mehr zu Geld zähle, Player. Ist ein Selfmade, Kollege. German Dream, Farid Bang, Mörderteam, für das wird's eng. Die Röhrenjeans, die Straßen brennen. Burberry, Armani Hemden, Körper wie Karate-Champions. Weißgold trage, du mit Streichholzarmen wie Kastanienmännchen. Der Boss im schwarzen Benz, Hundesohn, ich habe Lines an den Mann gebracht. Da konnte sich Savasch noch die Haare stylen. Das Coke ist strahlend weiß, das Herz steht an wie Mac-10 Grill. Crackhead, bin Spanner, der mit Ferngläsern in Hacken sitzt. Erzähl nicht, du wärst Player, denn Sex mit Shit. Hast du nur im Puff und Nutten zählen nicht. Die Fair Player am Blackjack-Tisch. Deine Hobbys Joints rauchen, Bon kiffen. Meine Hobbys Gold kaufen, Stoff ticken. Neun Frauen im Loft ficken und grinsen. Wenn deine heulenden Boys auf den Rost ticken. Cold Love vom Boss blicken, voll down wie Kopfkin. Rock Deals, Macht, Krieg, Blaulicht, Sirenen. Und der Sound des Mercedes in der Town, die nicht schläft. Hey, du weißt, dass ich kein Gewissen habe. Doch mehrere Karrieren auf dem Gewissen habe. Rock Deals, Macht, Krieg, Blaulicht, Sirenen. Und der Sound des Mercedes in der Town, die nicht schläft. Hey, ich fick dich und sag nicht no homo. Deine Mutter nicht beleidigen, ist ein No-Go. Aus der Präsidenten-Suite mit dem Magnum in der Jeans. In den Cadillac und schieß auf eventuelle G's. Mit einer Hand und wie Sub-Zero mach ich meine Feinde kalt. Ich komm in Maybach an, du befürchtest Stress. Für dich bin ich ne Nummer zu groß wie Shirts in S. Jetzt wollen Schwulis rappen, doch spielen sie Gigs. Sieht man keine Fenster wie im Gummizelt. Schau deine Bitch an, als wenn's keine andere gibt. Nein, ich schau sie an, weil keine andere gibt. Deine ganze Klick mach ich mit Totschlägern bekannt. Wenn du wickst, nimmst du dein kleinstes Problem in die Hand. Deine Kollegen sind dran, ich geb den Hunden Prügel. Während Schwule wie du sich mit Jungs vergnügen. Und so gerne Schwanzblasen, denn ihr seid wie Schotten. Männer, die Hosen nicht anhaben. Drug Deals, Macht, Krieg, Blaulicht, Sirenen. Und der Sound des Mercedes in der Town, die nicht schläft. Hey, du weißt, dass ich kein Gewissen habe. Doch mehrere Karrieren auf dem Gewissen habe. Drug Deals, Macht, Krieg, Blaulicht, Sirenen. Und der Sound des Mercedes in der Town, die nicht schläft. Hey, ich fick dich und sag nicht no homo. Deine Mutter nicht beleidigen, ist ein No-Go.